Soldaten. Ihr habt in 14 Tagen 6 Siege erfochten. Ihr habt 21 Fahnen und 55 Kanonen erbeutet und den reichsten Teil von Piemont erobert. Ohne alle Hilfsquellen habt ihr alles Notwendige herbeigeschafft. Ihr habt Schlachten ohne Kanonen gewonnen, Flüsse ohne Brücken überschritten, Gewaltmärsche ohne Schuhe gemacht, kampiert ohne Wein und oftmals sogar ohne Brot. Euer dankbares Vaterland wird euch sein Gedeihen verdanken. Freunde, ich verspreche euch diese Eroberungen, doch ihr müsst schwören, eine Bedingung zu erfüllen. Ihr müsst die Völker achten, die ihr befreit. Jeder, der plündert, wird ohne Gnade füsiliert. Völker Italiens, die französische Armee kommt, um eure Ketten zu zerbrechen. Das französische Volk ist der Freund aller Völker. Ihr könnt sie vertrauensvoll empfangen. Euer Eigentum, eure Religion und eure Sitten werden respektiert werden. Wir hegen gegen niemand Groll, nur gegen die Tyrannen, die euch unterdrücken. Bonaparte. Die Italiener konnten sich nur mit einem Wortspiel rächen. Non tutti francesi sono ladroni, ma buona parte. Nicht alle Franzosen sind Räuber, aber ein guter Teil von ihnen. Soldaten, wie ein reißender Strom seid ihr von den Höhen des Apennin herabgestürzt. Alles, was sich eurem Marsch entgegenstellte, habt ihr überwältigt und zerstreut. Der Po, der Ticino, die Adda konnten euren Siegeszug nicht einen Tag aufhalten. Ja, Soldaten, viel habt ihr geleistet, doch viel ist noch für euch zu tun. Ja, ich sehe euch schon nach den Waffen greifen. Das lässige Ausruhen langweilt euch. Jeder Tag, der eurem Ruhm fehlt, fehlt auch eurem Glück. Brechen wir auf. Immer noch haben wir Gewaltmärsche zu machen, Feinde zu vernichten, Lorbeer zu gewinnen, Unrecht zu rächen. Die Bevölkerung soll durch unseren Vormarsch nicht gestört werden. Wir sind die Freunde aller Völker. Ihr werdet den unsterblichen Ruhm gewinnen, das Antlitz des schönsten Teils Europas verändert zu haben. Die freie französische Nation wird Europa einen glorreichen Frieden schenken. Als Napoleon am 5. Dezember 1797 Paris erreicht, findet er eine neue Schreckensherrschaft etabliert, die lediglich die Guillotine durch Guyana ersetzt. Dessen ungeachtet scheinen sich alle Klassen zu vereinigen, um den unbesiegbaren jungen General zu feiern. Madame de Staël, das Direktorium gab General Bonaparte einen feierlichen Empfang, der in mancher Hinsicht einen Einschnitt in der Geschichte der Revolution bedeutet. Sie wählten für diese Zeremonie den Hof des Luxemburg-Palastes, denn kein Saal wäre groß genug gewesen, die Menge der Teilnehmer zu fassen. Die versammelte Elite Frankreichs empfing den siegreichen General mit donnerndem Beifall. Es war die Hoffnung eines jeden, ob Republikaner oder Royalist. Alle sahen Gegenwart und Zukunft in seiner starken Hand geborgen. Napoleon übernimmt die Führung. Der 18. Brumaire, 9. November 1799. Sieyès war dieser Meinung. Er schickte nach Moreau und hatte ihn schon fast überredet, die Rolle des Volkstribunen zu spielen. Als sie aber hörten, dass Napoleon aus Ägypten zurückkehre, sagte Moreau zu Sieyès: Das ist Ihr Mann. Er wird Ihren Coup d'État viel besser machen, als ich es könnte. Bonaparte kommt von 60 Offizieren begleitet. Wir wollen eine Republik, die auf Freiheit, Gleichheit und den geheiligten Prinzipien der nationalen Vertretung gründet. Wir werden sie bekommen. Ich schwöre es. Er ruft den versammelten Soldaten zu. Die Armee ist wieder mit mir vereinigt und ich bin wieder mit dem Corps Legislatif vereinigt. Am 10. November führt General Lefebvre 500 Mann der Pariser Garnison nach Saint-Cloud und lässt sie in der Nähe des königlichen Palastes Stellung beziehen. Napoleon folgt mit einigen seiner bevorzugten Offiziere. Bonaparte? Sie sitzen auf einem Vulkan. Erlauben Sie mir, mit dem Freimut eines Soldaten zu sprechen. Ich lebte ruhig in Paris, als Sie mich riefen, um Ihre Befehle auszuführen. Ich rufe meine Kameraden zusammen. Wir sind herbeigeeilt, um Ihnen zu helfen. Die Leute überschütten mich mit Verleumdungen. Sie reden von Caesar, von Cromwell, von Militärregime. Die Zeit drängt. Es ist wichtig, dass Sie rasche Maßnahmen ergreifen. Die Republik ist ohne Regierung. Ein Abgeordneter unterbricht ihn. Und die Verfassung? Die Verfassung? Sie selbst haben sie zerstört. Fragen und Einwände überschütten den Sprecher. Er gerät ins Stammeln. Seine Adjutanten kommen ihm zur Hilfe und führen ihn aus dem Saal. Er entschließt sich, es noch einmal zu versuchen und sich diesmal dem Feind direkt zu stellen. Der Saal widerhallt von Rufen. Nieder mit dem Diktator, nieder mit dem Tyrannen. Das hatte den Sturz und Tod Robespierres herbeigeführt. Abgeordnete umringen Napoleon. Haben sie darum ihre Siege erfochten? Andere umdrängen ihn so eng, dass er nahe dran ist, ohnmächtig zu werden. Die Grenadiere erzwingen sich ihren Weg und geleiten ihn aus dem Saal. Soldaten, kann ich auf euch zählen. Lucien stürzt aus der Orangerie, springt auf das nächste Pferd, reitet an Napoleons Seite und hält mit Autorität, Beredsamkeit und unter beträchtlicher Verdrehung der Wahrheit eine Ansprache an die verwirrten Gardisten. Als Präsident des Rates der 500 erkläre ich euch, dass die Mehrheit des Rates in diesem Augenblick durch ein paar dolchbewaffnete Abgeordnete terrorisiert wird. Ich übertrage dem Militär die Verantwortung, die Majorität eurer Vertreter zu befreien. Generale, Soldaten, Bürger, erkennt als Gesetzgeber Frankreichs nur diejenigen an, die sich um mich scharen. Lucien ergreift einen Degen, richtet die Spitze auf seines Bruders Brust und schwört, sollte er jemals die Freiheit des französischen Volkes bedrohen, ihn mit eigener Hand zu töten. Bonaparte wird als erster Konsul Napoleon eingesetzt. Morgen, sagte Napoleon zu seinem alten Freund Bourrienne, morgen werden wir im Luxemburg schlafen.